Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 122 an Schiller. Hier schicke ich Ihnen sogleich die neueste Sudelei des gräflichen Salbaders. Die angestrichene Stelle der Vorrede ist's eigentlich, worauf man einmal, wenn man nichts Bessers zu tun hat, losschlagen muß. Wie unwissend überhaupt diese Menschen sind, ist unglaublich, denn wem ist unbekannt, daß die Christen von jeher alles, was vernünftig und gut war, sich dadurch zueigneten, daß sie es dem Logos zuschrieben. Und meine liebe Christin tut Pagina 304 eben das, und man wird dem guten Wesen darüber nicht Feind werden. Ein Brief von Prinz August, den ich Ihnen beilege, wird Ihnen Vergnügen machen. Es ist keine der schlimmsten Produktionen seiner ganz eigenen Laune. Das Exemplar von Humboldt erbitte ich mir wieder zurück. Er hat das seine schon in Berlin weggenommen. Hederichs Lexikon wünschte ich auch wieder und das siebente Stück der Horen im kleinen Format. Auf ihren Aufsatz verlange ich sehr. Das, was ich von ihren Ideen kenne, hat mir in dieser letzten Zeit im Praktischen manchen Vorteil gebracht. So wenig man mit Bewusstsein erfindet, so sehr bedarf man des Bewusstseins, besonders bei längern Arbeiten. Übrigens kann ich niemand übel nehmen, wenn er lange gepasst hat und nun einmal Trümpfe in die Hände kriegt, dass er sie auch ausspielt. Wegen des Honorars der neuen Elegien lässt sich's noch überlegen. Der Vorschlag, 20 Louisdor zu zahlen und das Übrige alsdann bis zum Abdruck bewenden zu lassen, hat meinen Beifall. Es ist doch so etwas zum Anbiss und wird guten Effekt tun. Auf alle Fälle hat es Zeit bis auf Neujahr. Der weißhunische Aufsatz im sechsten Hefte des Niethammerischen Journals hat mir sehr wohl gefallen. Diese Art zu philosophieren liegt mir viel näher als die Fichtische. Wir wollen den Aufsatz doch einmal miteinander lesen. Ich wünschte, über einiges Ihre Gedanken zu hören. Bei Zusammenstellung meiner physikalischen Erfahrungen ist es mir schon, wie ich finde, von großem Nutzen, dass ich etwas mehr als sonst in den philosophischen Kampfplatz hinuntersehe. Eben erhalte ich Ihren Aufsatz und freue mich, ihn in der nächsten ruhigen Stunde zu lesen. Sobald Sie etwas Gewisseres wegen der Subskription der Horen erfahren, so schreiben Sie mir es doch. Leben Sie recht wohl. Weimar, den 25. November 1795. G.